Die Konferenz der Schuhe. Hörspiel von Peter Jacobi. Ich gebe zu, ich war nie besonders nett zu meinen Schuhen. Bin auf ihnen rumgetrampelt und habe sie hart rangenommen. Und Dosen treten, Steine kicken, als Notbremse beim Fahrradfahren. Naja, kein Wunder, dass es kein Paar lange bei mir aushielt. Am Tag, bevor es losging, hatte ich meine Turnschuhe auf dem Spielplatz kaputt gemacht. Zum zweiten Mal in diesem Sommer. Mama hat furchtbar geschimpft und die Schuhe von meinem älteren Bruder Thilo rausgerückt. Coole Treter, blau mit weißen Streifen, niegelnagelneu. Einmal getragen, letztes Jahr. Jetzt waren sie ihm zu klein geworden. Ich habe sie gleich anbehalten und erst abends wieder ausgezogen. Wie immer musste ich viel zu früh ins Bett. Die neuen Schuhe waren das Letzte, was ich sah, bevor ich die Augen zumachte. Wer ist da? Ist da jemand? Der Wecker zeigte 2 Uhr morgens. Die Zimmertür stand plötzlich offen. Sie kamen in 2er rein. Ein Paar hinter dem anderen. Ihre länglichen Körper glänzten im Mondlicht, wie die Rücken von Riesenechsen. Sie krochen langsam auf mich zu und bauten sich im Halbkreis vor mir auf. Alle waren sie gekommen. Meine alten Winterstiefel, Mamas spitze Pams aus Krokoleder, Thilos zerfledderte Strohlatschen aus dem Spanienurlaub, Papas Kanzleischuhe, die komplette Besatzung des Schuhschranks aus dem Flur. Ruhe, die Herrschaften, bitte Ruhe. Ich zwickte mich in den Unterarm. Das durfte nicht wahr sein. Papas vornehme schwarze Treter bogen sich vorne an der Kappe auf und sprachen. Willkommen auf des großen Schusters Platter Scholle. Gestatten, dass wir uns vorstellen. Röder und Schröder, Schuhgröße 44, Oberschuhwelte am hiesigen Amtsgericht. Hallo, ich heiße Tim, bin 9 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse. Im Augenblick, da ich das sagte, merkte ich, dass Röder und Schröder gar nicht mich, sondern die 9 Turnschuhe vor meinem Bett meinten. Vorwurfsvoll rümpften sie die weißblauen Kappen und beschwerten sich. Wie wär's, wenn ihr uns zur Begrüßung etwas Schuhcreme anbieten würdet? Wir schieben riesen Kohldampf. Wenn die Einreiseformalitäten geklärt sind, eure Namen? Eddie und Freddy. Obermaterial? Leder. Schuhtyp und Farbe? Sportschuh. Weiß-blau gestreift. Ruhe bitte. Woher? Sportschuhcenter. Zustand? Erstklassig. Nur einmal getragen. Wann war das? Das war letzten Herbst. Oh. Wieso? Was nicht in Ordnung? Kein Grund zur Aufregung. Schuhgröße? Keine Ahnung. Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel. Die klobigen schwarzen Schnürschuhe meines älteren Bruders Thilo rückten vor und stellten sich der Länge nach neben Eddie und Freddy auf. Melden gehorsamst. Größe 34. Also, das ist ja unglaublich. Was haben die denn? Die freuen sich über jedes Paar Sportschuhe, das seine Sohlen noch am rechten Fleck hat. An der Stelle bin ich wohl eingeschlafen. Als ich wieder zu mir kam, stand Mama im Zimmer und rief, es sei höchste Zeit aufzustehen und in die Schule zu gehen. Die Schulversammlung vor meinem Bett war verschwunden. Ich dachte schon, ich hätte alles nur geträumt. Aber als ich nach hastigem Frühstück zum Schuhschrank ging, um meine neuen Turnschuhe anzuziehen, hörte ich Röder und Schröder rufen. Eddie und Freddy, nun macht schon, in 3 Minuten müsst ihr los. Wir hätten aber gern noch etwas Schuhcreme. Nichts da, Füße anziehen und dann ab die Post. In Ordnung, machen wir. Nur, Was sind bitte Füße? Sag das noch mal. Was sind bitte Füße? Ihr wisst nicht, was Füße sind? Ja, sagt mal, haben die vom Sportschuhcenter euch denn gar nichts beigebracht? Die haben uns nur gewarnt vor Hundewürsten. Vorsicht, haben sie gesagt, auf dem Gehsteig neben der Straße liegen 7 Meter hohe Hundewürste. Das ist wieder typisch. Vor Hundewürsten warnen, bevor man erklärt, was Füße sind. Was Schuhspanner sind, wisst ihr? Klar, das sind so Plastikdinger, die man sich anzieht, wenn man eine Weile im Schuh schreit. Füße fühlen sich ähnlich an. Nur, dass man sie anzieht, bevor man rausgeht. Füße sind dazu da, damit wir Schuhe schneller laufen. Das Anziehen geht ganz einfach. Ihr braucht bloß einmal zu pfeifen und schon kommt ein paar Füße eurer Größe angewetzt und schlüpft in euch hinein. Und diese Füße gehorchen zuverlässig? Die machen alles so, wie wir es wünschen. Es sind einfältige Kreaturen. Wir machen es euch mal kurz vor. Tatsächlich! Neben Röder und Schröder tauchten Papas Füße auf und schlüpften in sie hinein. Und wer schnürt uns den Senkel? 2-mal pfeifen und sie werden von speziell dafür gezüchteten Schuhanziehern von unseren geschickten 10-fingerigen Wesen zugeknotet. Wir müssen. Viel Spaß. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Erst 1-mal pfeifen und dann 2-mal. Dachten sie. Ich war fest entschlossen, ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ich würde nicht sie, sondern meine braunen Halbschuhe anziehen. Meine Füße waren doch nicht ihrer Sklaven. Doch dann pfiffen sie und bevor ich protestieren konnte, hatte Mama mir die neuen Turnschuhe an und die Schnürsenkel mit ihren geschickten 10-fingerigen Wesen zugezogen. Normalerweise quatschte ich mit meinem Bruder Thilo, wenn wir am Morgen gemeinsam zur Schule gehen. Diesmal war es anders. Ich tat, als sei ich noch verschlafen. So konnte ich ungestört dem Gespräch unserer Schuhe lauschen. Klipp, klapp, klipp, klapp. Es ist fantastisch, herrlich. Klipp, klapp. Hey, nicht so schnell, Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel. Einfach Stopp rufen, wenn es zu viel wird. Stopp! Ein blöder Zufall. Die Ampel war auf Rot gesprungen. Ich musste stehen bleiben. An Bordsteinkanten empfiehlt es sich anzuhalten. Wenn euch ein Auto überrollt, sind eure Füße im Eimer. Und ist das schlimm? Nicht besonders. Füße gibt's wie Sand am Meer. Aber es hält einen ziemlich auf. Und das fänden wir voll daneben. Wir haben Röder und Schröder versprochen, euch pünktlich zur Gegenüberstellung abzuliefern. Weiter! Moment mal! Was für eine Gegenüberstellung? Die ersten beiden Stunden hatten wir Schwimmen. Die Gegenüberstellung fand im Ankleideraum statt, wo ich an den blauen Badelatschen der Schwimmlehrerin vorüber musste. Eddie und Freddy, Augenblick mal. Bleiben Sie bitte stehen. Wieso? Was wollen Sie von uns? Ziehen Sie bitte Ihre Füße aus. Na, hören Sie mal. Was gehen Sie unsere Füße an? Kriminalpolizei. Kommissarinnen Bade und Latsch. Wir arbeiten an einem Fall, in dem 2 Paar Schuhe in kurzem Abstand brutal zerschlissen wurden. Na und? Was hat das mit uns zu tun? Beide Opfer hatten höchstwahrscheinlich ihre Füße an. Unsere Füße? Schusters Willen. Ziehen Sie jetzt bitte Ihre Füße aus. Die Socken auch. Die Zeugen sollen bitte rüberkommen. Die Schuhe von Ottmar, meinem Kumpel vom Spielplatz, trabten heran. Sind das die Füße, die eure Vorgänger die kaputten Turnschuhe getragen haben? Dürfen wir mal riechen? Was wollen die? Jedes Paar Füße hat einen unverwechselbaren Geruch, an dem man es genau erkennen kann. Na los, riecht schon. Oh, Stinkekäse. Das sind sie. Hundertprozentig. Ihre Füße rochen stark nach harzer Roller. Sind wir jetzt verhaftet? Es reicht, wenn Sie sich zu unserer Verfügung halten. Als Eddie und Freddy in der großen Pause auf den Schulhof traten, hörten die anderen Schuhe plötzlich auf zu rennen. Und wandten uns ihre spitzen Kappen zu. Was ist denn? Was glotzt ihr so? Wir sind unschuldig! Wir haben die verdammten Turnschuhe nicht verschwinden lassen. Damit haben wir nichts zu tun. Der Verdacht lastete auf ihnen. Es war zum Piepen. Als Thilo und ich nach der Schule nach Hause gingen, hörte ich Eddie und Freddy zu Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel sagen: Danke. Wir finden alleine heim. Tut uns leid. Wir haben den Auftrag, euch nicht aus den Augen zu lassen. Ihr glaubt wohl auch, dass wir verdächtig sind? Wer soll die armen Sportschuhe denn sonst so grässlich zugerichtet haben? Na, denkt mal nach. Was hatten beide Sportschuhpaare zum Zeitpunkt des Verbrechens an? Die Füße, meint ihr? Ach, ausgeschlossen. Wir spüren es deutlich. Die verdammten Käsefüße führen ein Eigenleben. Sie gehorchen nicht hundertprozentig. Ihr habt euch nur noch nicht an sie gewöhnt. Es ist der erste Tag, an dem ihr mit Fuß geht. Wir werden es euch beweisen. Wie lautet der Befehl für Hüpfen? Hopsa! Hopsa! Um sie zu ärgern, ging ich auf ihr Spiel ein und tat genau das, was sie wollten. Stopp! Seht ihr? Funktioniert doch! Abwarten! Was muss man sagen, um mit dem rechten Schuh steil in die Luft zu treten? Ganz einfach! Kick! Kick! Aua, Mann! Das tut doch weh! War es Zufall? In dem Augenblick, als mein rechter Schuh in die Luft kickte, trottete Dummsack Willi vorbei und fing sich einen gewaltigen Tritt in seinen fetten Hintern ein. Normal hätte ich mich das nie getraut. Dummsack Willi ist bärenstark und schon in der 5. Klasse. Aber jetzt war mein großer Bruder bei mir und... Klappt doch ausgezeichnet! Flink, flink! Unsere Schuhe jagten hinter Dummsack Willi her. Er glaubte, dass wir ihn verfolgten und rannte die Straße runter, Richtung Kreuzung. Na, wer sagt's denn? Eure Füße sind total in Ordnung. Stopp! Vielleicht habt ihr ja recht. Stopp! Ich dachte nicht daran, mich an ihr albernes Stopp zu halten. Ich wollte es ihnen zeigen und lief einfach weiter. Nein! Wenn mich Thilo nicht am Ärmel festgehalten und zurückgerissen hätte. Seid ihr verrückt geworden? Vielleicht doch nicht ganz so ungefährlich, deinen Schuhen in die Quere zu kommen. Um ein Haar unter ein heransausendes Automobil gelaufen. Es waren die Füße. Nein, wirklich. Sie sind, obwohl wir laut und deutlich Stopp gerufen haben, einfach weitergerannt. So glaubt uns doch. Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel, haben Sie den Stoppbefehl gehört? Dazu war der Verkehr zu laut. Unter dem Mittagstisch wie über dem Mittagstisch gab es nur ein Thema. Meinen Beinahe-Unfall. Unter dem Tisch erzählte Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel zum 7. Mal, wie alles passiert war. Über dem Tisch gab mein Bruder Thilo damit an, wer mich in letzter Sekunde gerettet hatte. Papa war extra aus der Kanzlei heraufgekommen. Mama war in allen Zuständen. Ihre Gesundheitsschuhe verkanteten sich nervös unter dem Tisch. Wir rufen die Fußpflegerinnen Birgit und Stock in den Zeugenstand. Birgit und Stock, Schuhgröße 39. Fußpflegerinnen in der Hans-Sachs-Straße 45, dritter Stock. Sie haben gehört, was die Sportschuhe Eddie und Freddy ihren Füßen vorwerfen? Das ist ganz und gar unmöglich. Füße würden so etwas niemals tun. Der heutige Fuß ist ja nicht mehr der hornhäutige, wilde Schweißfuß, der vor vielen tausend Jahren in großen Fußherden Urwälder und Steppen durchstreifte. Er ist ein hochempfindlicher Zuchtfuß, der ohne unsere Fürsorge gar nicht überlebensfähig wäre. Die heutigen Füße sind anlehnungsbedürftige, liebe Wesen, die, gerade weil auf geistigem Niveau von Stuben fliegen, sehr genau spüren, dass sie ohne die überragende Intelligenz von uns Schuhen der rauen Wirklichkeit mit ihren Reißnägeln, Pfützen, Flaschenscherben hilflos ausgeliefert wären. Aber unsere Füße haben unsere Befehle nicht befolgt, Gant. Wieso glaubt uns denn keiner? Es könnte doch sein, dass... Ach was, die versuchen doch nur von sich abzulenken. Das können wir beschwören. Wir sind nun seit vielen Jahren fußpflegerisch tätig. Bringen die Füße unter die Dusche, geleiten sie nachts in ihren Stall, das sogenannte Bett, und haben noch kein einziges Mal erlebt oder auch nur gehört, dass sich ein paar Füße einer Anordnung widersetzt hätte. Dann sind unsere Füße eben wahnsinnig geworden. Verrückt! Das Schuhleder könnte Rinderwahnsinn auf die Füße übertragen haben. Rinderwahnsinn. Sehr witzig, Eddie und Freddy. Aber wisst ihr, was wir glauben? Wir glauben, ihr habt die beiden Sportschuhpaare aus niederen Beweggründen, weil sie eure Füße trugen, euch als Konkurrenten lästig waren, vorsätzlich zerschlissen und in den Müll geworfen. Einspruch, euer Ehren! Das zweite Paar Sportschuhe liegt nicht im Müll, sondern schwer verletzt in der Klinik bei Schuhmacher Lang. Oh, das war uns nicht bekannt. Wir sollten hingehen und sie befragen, wer sie so übel zugerichtet hat. Bitte, meine Herr der Oberschuhwelte, diese Chance müssen Sie uns geben. Na schön. Obwohl wir es für reine Zeitverschwendung halten. Nach dem Mittagessen schickte Mama, Thilo und mich sofort zum Schuster. Wir sollten fragen, ob meine alten Sportschuhe fertig wären. Guten Tag. Hallo. Unheimlich hier. Das war es. Auf den Regalen lagen hunderte von Schuhen, die alle jammerten und stöhnten. Mein Gott, wie waren sie zugerichtet. Löcher in den Sohlen, Absätze schiefgetreten. Hallo? Ist da jemand? Lue. Meine Helen, bitte Lue. Dies ist ein Klankenhaus. Wie aus dem Boden gewachsen, standen Schuhmacher Langs weiße Segeltuchschuhe vor uns und schauten uns an. Tut uns leid. Wir sind Eddie und Freddy. Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel. Wang und Shang. Schuhgröße 38. Wil sind hier die Chefchirurgen. Was können Wil für Sie tun? Wir wollen ein paar Sportschuhe abholen. Gerdi und Ferdi. Das ist leider unmöglich. Gerdi und Feldi wurden noch nicht operiert. Können wir mit Ihnen sprechen? Wir wollen Sie nur kurz was fragen. Die Patientin haben starkes Fieber. Bitte. Es ist wichtig. Aber nur 3 Minuten. In Ordnung. Wo sind Sie? Lecht ist legal. Elstes Blatt. Gerdi und Ferdi lagen matt auf einem Regalbrett. Völlig fertig. Fast zu schwach zu sprechen. Gerdi und Ferdi. Antwortet. Bitte. Ich schämte mich. Wie hatte ich sie zugerichtet? Die Sohlen verschmiert und zerrissen, das Oberleder aufgequollen. Was ist an diesem Nachmittag geschehen? Eigentlich nichts Besonderes. Ich hatte ein paar Dutzend Maulwurfshügel platt gemacht, war danach ein paar Kiesberge runtergerutscht und zur Krönung durch die große Pfütze hinter dem Spielplatz gejumpt. An irgendetwas müsst ihr euch doch erinnern. Das ist zwecklos. Gehen wir. Kieselsteine. Wir mussten Kieselsteine schlucken. Danach haben sie uns gezwungen, ins Wasser zu springen. Wer? Wer sind Sie? Wer war das? Schuhanzieher. Die zehnfingerigen Wesen. Und wer hat euch Kiesel schlucken lassen? Das waren... Ja, so redet doch um Schusters Willen. Das glaubt ihr eh nicht. Bitte. Unsere Füße. Oh. Sie selber großgezogen haben. Ihre anlehnungsbedürftigen, lieben, kleinen Stinker. Die eigenen Füße. Schrecklich. Also, um ehrlich zu sein, wir hätten gerne neue. Neue was? Na, Füße. Es ist uns unheimlich. Oh, das ist schlecht möglich. Es sind die einzigen in der Größe 34, die wir haben. Ist aber ein scheußliches Gefühl, mit zwei Killerfüßen rumzulaufen. Wir finden, Sie haben recht. Wir sollten Sie von diesen käsigen Mistkerlen befreien. Das muss die Konferenz der Schuhe entscheiden. Das können wir nicht alleine tun. Wir könnten Sie mit Reißnägeln bearbeiten. Sie nackt in Hundewürste. Sie durch die Parkallee jagen und dann... Nummer 15! Schnipp! Schnapp! Was heißt das bitte? Nummer 15? Die Fußschneidemaschine! Oh, wir bitten euch. Wenn ein Paar Schuhe mal Füße hat, mit denen es absolut nicht zurechtkommt... Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel! Geht es zur Fußschneidemaschine und schnipp! Schluss jetzt! Aber wieso? Still! Ein Mithören ist ja nicht auszuschließen. Füße? Ach was, das haben die doch gar nicht auf der Kappe. Trotzdem, wenn Eddie und Freddy sich verschwolken. Das ist ja fies. Eins war klar, die Schuhe führten etwas gegen mich im Schilde. Zeit, ihnen eine kleine Lehre zu erteilen. Es war ein warmer Sommernachmittag. Ich ließ Eddie und Freddy vor dem Schuhschrank liegen und ging barfuß über die kühlen Steintreppen runter, auf die Wiese vom Haus. Das hatten sie davon. Ich komme auch ohne Schuhe zurecht. Das ist voll gut, mit nackten Füßen über kitzliges Gras zu laufen. Doch der Spaß dauerte nicht lange. Vom Spielplatz kamen Dummsack Willi und seine Bande auf mich zu. 12 Paar bulliger Fußballschuhe hetzten meine armen, nackten Füße in Richtung Glascontainer, wo überall Scherben lagen. Los, los, hinterher! Und wenn mein großer Bruder Thilo, ich meine Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel, nicht dazwischen gegangen wären. Halt! Stehen geblieben! Keine Selbstjustiz! Wir versichern euch, die Füße werden ihrer gerechten Strafe nicht entgehen. Und ihr Stinker, marsch nach Haus zu Herrchen. Und untersteht euch, noch einmal ohne Bewachung aus dem Haus zu gehen. Was blieb mir anderes übrig, als zurückzugehen und Eddie und Freddy wieder anzuziehen? Was für eine Strafe, die verdammten Treter wohl für mich ausknobeln würden? Von den Schuhen erfuhr ich kein Sterbenswörtchen. Sobald meine Füße um die Ecke kamen, brachen sie das Gespräch ab und hielten die Kappe. Ein paar Tage achtete ich genau auf meine Schritte, jeden Augenblick darauf gefasst zu stolpern, in einen Nagel, einen Flaschenboden, auf eine Bananenschale zu treten. Doch als nach einer Woche noch immer nichts passiert war, fing ich an, wieder Mut zu schöpfen. Eddie und Freddy saßen wie angegossen, machten brav jede Fußbewegung mit. Vielleicht hießen die auch gar nicht Eddie und Freddy. Vielleicht hatten sie niemals gesprochen. Vielleicht hatte ich mir ja alles auch nur eingebildet. Und mal ganz abgesehen davon, morgen begannen die Sommerferien und am ersten Ferientag hatte Papa, Thilo und mir versprochen, ins Parkstadion zu gehen, um das Fußballspiel Deutschland gegen England anzugucken. Seit Wochen hatte ich mich auf dieses Match gefreut. Was ich nicht ahnte, als ich hinter Papas knarzenden Herrenschuhen zu unserem Platz marschierte, ich würde es nie zu sehen bekommen. Denn ich war auf keinem Fußballspiel. Ich war auf der Konferenz der Schuhe. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Hauptschrittmeister Knöbel und Döbel, die Schuhe meines Bruders, eröffneten die Tagung. Zu Beginn dieser aus aktuellem Anlass einberufenen Sondersitzung werden es sich die Heldentenöre Pava und Rotti, begleitet vom Musikchor unseres ersten Turnschuhregiments, nicht nehmen lassen, unsere Hymne zu Gehör zu bringen. Bitte, meine Herrschaften! O großer Schuster, du erschufest uns die Schuhe, der Erde größte Zier. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür. Und nun, meine lieben Freunde, begrüßen wir unsere ersten Vorsitzenden, Träger des Goldenen Schnürbandordens erster Klasse. Wir begrüßen die obersten Schuhwelte, die Herren Röder und Schröder. Papas doppelt genähte Schuhe aus chromgegerbtem Mastboxleder traten einen Schritt nach vorne. Sehr verehrte Mitschuhinnen und Mitschuhe, vor vielen tausend Jahren war unsere Welt noch keine komfortabel gepflasterte, plattgetretene Scheibe. Schleimiges Ungeziefer, Maulwurf, Lurch und Kröte beherrschten die feuchtgrüne Erde. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie es damals zuging. Unkraut und Ungeziefer, wohin man seine Sohlen setzte. Wo heute asphaltiert ist, wüteten Igel und Karnickel. Überall Schlammlachen, in denen ungewaschene Kinderfüße ihr Unwesen trieben. Damals hat ein Paar Schuhe. Wir kennen seinen Namen nicht. Wahrscheinlich ein Paar römischer Sandalen. Zwei der frei im Wald umherschweifenden, behaarten Füße eingefangen, sie gezähmt, für seine Zwecke eingespannt und damit den Grundstein für unsere heutige Kultur, für Schumanismus und Zivilisation gelegt. Eddie und Freddy, Eddie und Freddy traten vor. 160.000 neugierig glänzende Schuhspitzen richteten sich auf meine Füße. Wie haben die das wohl gemacht? Keine Ahnung. Mit Erbarmungslosigkeit und Härte. Unsere Ursandalen sind mit erbarmungsloser Härte gegen die Vorfahren der heutigen Füße vorgegangen. Haben sie gekniffen, gedrückt, mit Dornen gepiekst, bis sie taten, was sie sollten. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber wenn unsere Erde heute schuhfreundlich und flach ist, wenn die Berge eingeebnet, die Sümpfe trockengelegt, die Gewässer überbrückt sind, so verdankt dies die Schuhheit nicht zuletzt dem mitleidlosen Vorgehen unserer Ahnen und ihrem Schlachtruf: Rucke die Kuh, Blut ist im Schuh! Wir verkünden nun das Urteil. Die angeklagten Füße werden wegen schweren Ungehorsams in zwei Fällen... Einspruch, euer Ehren! Der zweite Fall ist minder schwer. Die betreffenden Schuhe befinden sich lediglich in ärztlicher Behandlung. Einspruch abgelehnt. Die angeklagten Füße werden wegen schweren Ungehorsams in zwei Fällen der Fußschneidemaschine vorgeworfen. Die Kläger Eddie und Freddy werden die Strafe selbst vollziehen. Rucke die Kuh! Blut ist im Schuh! Rucke die Kuh! Blut ist im Schuh! Blut ist im Schuh! Eddie und Freddy liefen, ohne dass ich dagegen etwas machen konnte, los. Tilo, Papa, so helft mir doch! Aber Tilo und mein Vater starrten auf das Spielfeld. Sie haben sich nicht einmal umgedreht, als Eddie und Freddy mit mir in der Betonröhre des Stadionaufgangs verschwanden. Leichtfüßig hopsten sie über die Treppenstufen, durchquerten die Eingangshalle, trugen mich im Sauserschritt nach draußen, rannten auf den Straßenbahngleisen die Parkallee hinunter und direkt auf den herandonnernden Triebwagen der Straßenbahnlinie 15 zu. Plötzlich wusste ich, was die verfluchten Schuhe mit dem Wort Fußschneidemaschine meinten. Die riesigen Stahlräder der Straßenbahn! Nein, um Himmels Willen, nein! Als ich die Augen aufschlug, saß Mama auf dem Bettrand neben mir und streichelte mir übers Haar. Mama! Schon gut, mein Junge. Ist ja gut. Es war nur ein Albtraum. Hatte ich wirklich nur geträumt? Sah fast so aus. Meine Füße hingen noch an mir dran. Vor dem Bett lagen die neuen Turnschuhe und gaben keinen Mucks von sich. Coole Treter, blau, mit weißen Streifen. Es war bereits 7:10, höchste Zeit aufzustehen und in die Schule zu gehen. In die Schule willst du? Tim, du bist ja wirklich völlig durcheinander. Heute ist dein erster Ferientag. Gleich nach dem Frühstück habe ich Eddie und Freddy meine Turnschuhe angezogen und bin runter. Die Wiese vor unserem Haus glitzerte in der Sonne. An jedem Grashalm ein Tautropfen. Natürlich passte ich höllisch auf, nicht in einen der Maulwurfshügel zu treten, während ich über den feuchten Rasen rannte. Ehrensache. Auf dem Spielplatz stand Dummsack Willi vor einem Haufen Kinder und nickte mir zu. Wieso eigentlich Dummsack? Ich fand, Willi reichte. Im Grunde war er gar nicht mal so übel. Es wurde ein Tag, an dem alles irgendwie zusammenpasste. Die Maulwurfshügel, die Tautropfen, die Wiese, Willi und die anderen Kinder. Die Konferenz der Schuhe. Hörspiel von Peter Jacobi. Musik Anja Clarissa Gürke. Gesang Christian Gaul. Es spielten Tim, Matthias Nachtschatt. Eddie und Freddy, Andreas Erfurt. Röder und Schröder, Cornelius Ubonja. Knöbel und Döbel, Jürgen Elbers. Bade und Latsch, Fritzi Haberland. Birke und Stock, Eva Krüll. Wang und Chang, Gerald Schale. Gerdi und Ferdi, Peter Bammler. Otto und Flotto, Christian Gaul. Tims Mutter, Annette Kühnau. Technik, Barbara Zwirner. Ton, Thomas Monajan. Regieassistenz, Roswitha Graf. Regie, Stefanie Lasay. Produktion, Deutschlandradio Berlin 1999.